hatte sich auf solche Art Hans in Respekt gesetzt, wodurch er sich ein Gut gespart, das niemand noch geschätzt. Man sagt, er wäre noch dabei, ein Meister von der Zauberei. Ihm schade keine Kugel, groß sind die Schrecken auf dem Land. Erschrecklich die Geschichten, wovon die Bauern allerhand mit Angst und Furcht berichten. Denn es behauptet jedermann, der dicke Schinder Hannes kann noch Hexen gar und zaubern. Setz dich. So. Greif mal da hinein in die Flasche. Das ist gut. Trink. Mach nicht. Nochmal. Dich kenne ich doch. Du bist die aus der Lauschieder Mühle. Du hattest den Spitzel versteckt, den Veit. Ich wusste es. Ich weiß. Wie kommst du eigentlich hierher? Ich suche Arbeit. Na, da brauchst du doch nicht lang zu suchen. Doch. Ich krieg ein Kind. Von dem Spitzel. Er weiß es nicht. Ich geb's nicht mehr her. Oh, da kannst du gleich in die Jauchegrube springen. Oh, halt mal still. Die halten uns wie Vieh. Immer ist Kraft aus mir rausgesogen und vernutzt worden. Jetzt wird wenigstens ein Teil davon in meinem Kind wieder erscheinen. Einen Teil meiner Kraft kriegen die nicht mehr. Ich werde meinem Kind ein Haus suchen. All die Nächte in Verschlägen kann man stellen. Auf Stroh, auf Bänken, auf dem nackten Boden. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie es ist, es auf dem Arm zu halten. Winzig, süß riechend, zappelnd. Was ist mit dir? Sie jagen mich von den Höfen, wenn ich sage, dass ich ein Kind habe. Es ist schön auf der Landstraße. Kutschen, Wagen, Reiter, Bauern, Viehhändler, Soldaten, Zigeuner. Auf jeden bin ich neugierig. Jedem blicke ich ins Gesicht. Auf jeden freue ich mich. Es ist schön, unter Menschen zu sein. Erst jetzt merke ich, wie viel Liebe in mir war, die nicht herausgekonnt hatte. Ich bin tot für sie. Den Überfall auf Bär schreiben sie mir schon nicht mehr zu. Den soll Leindecker ausgeführt haben. Mein Bild beginnt sich von mir abzulösen. Was soll ich sagen, wenn ich gefragt werde, wer ich bin? Wenn ich sage, wer ich bin, lachen sie. Der Schindanis ist tot. Du Storch, sagen sie. Oh, wer bin ich? Ich werfe keinen Schatten mehr. Der andere lebt. Der Schinder Hannes. In ihren Köpfen lebt er. Und er ist wirklicher als ich. Die Luft ist schon anders. Die Bäume stehen anders. Noch ein paar Tage und das Land ist grün. Es ist schön zu gehen. Ich schlaf heute Nacht im Wald. Du, geh über den Rhein und fang neu an. Es ist wieder die Natur. Herr. Ich reite und ihr geht. Könnt ihr euch nicht wenigstens auf das Packpferd setzen? Wieder die Natur. Wieder deine, Michel. Aber bringt es dich nicht wenigstens auf Gedanken? Ich in euren Kleidern und ihr in meinen. Ich oben und ihr unten. Das geht übel aus. Das war für mich. Aber sind die Menschen denn nicht gleich und frei jetzt? Wenigstens im Linksrheinischen. Allenfalls besser oder schlechter angezogen. Vielleicht waren die alten Zeiten doch nicht so schlecht. Jedenfalls für unser einen. Da herrschte wenigstens Klarheit und ich müsste mir sowas nicht anhören. Bei der Gleichheit denke ich immer ans Fressen. Aber so weit soll die Gleichheit ja nicht gehen. Denke ich. Michel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Einen starken Freiheitsdurst hast du jedenfalls nicht, das steht fest. Pass auf. Ich mache jetzt noch einmal einen Abstecher. Zu der Mühle da unten. Den letzten und dann überfalle ich dich. Und was tust du? Gehen wir es noch einmal durch. Also. Ich springe vom Pferd. Heb die Arme und schrei. Und was schreist du? Mordüberfall. Oh. Der Schinderhanne schreist du. Darauf kommt's an. Du schreist so oft und so laut du kannst. Zur Hilfe, der Schinderhanne. Kapierst du? Ja. Und dann reite ich zum nächsten Wirtshaus, bestelle ein Zimmer und ein Nachtessen. Und warte. Bis nachher. Wo ist das Schwein? Hannes. Na endlich. Mach ihn alle, Hannes. Greif ihn dir. Wo ist der? Da hinten sitzt er. Das darf nicht wahr sein. Du hast schließlich keine Postadresse. Oder werde ich dich sonst erreichen können? Es ist gut. Ihr könnt gehen. Lasst euch eine Flasche Schnaps geben. Das war's. Das ist frech. Das gefällt mir. Hier. 87 Karolin. Mehr habe ich aus ihnen nicht herausholen können. Zwei Müller unterm Bauer. Ich habe Glück gehabt. Für die warst du noch nicht tot. Und der Weinhändler oben? Das ist mein Reihknecht in meinen Kleidern. Ich frag mich, was ich mit dir mache. Es ist nicht mehr viel, was du noch machen kannst, Bückler. Deswegen wollte ich dich ja sprechen. Ein Herr will sich mit dir treffen. Lichtenberger heißt er. Ein Salinenpächter aus Münster am Stein. Im Wald am Trombacher Hof. Und ich rate dir hinzugehen. Er will, dass du ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft wirst. Wie war es, als du den Müllern und den Bauern das Geld abgeknöpft hast? Ich muss sagen, aus mir könnte was werden. Oder vielleicht doch nicht. Sie haben mir leid getan. Das ist schlecht. Kommst du? Es ist keine Falle. Heute in 4 Tagen? Vielleicht kriege ich was zu lachen, also meinetwegen. Wir können auch gleich. Unmöglich, ich muss nach Lettweiler, ich hab's eilig. Na gut, heute in 4 Tagen. Mach sowas nicht wieder. Das geht schon deshalb nicht, weil bald niemand mehr daran glaubt, dass es dich noch gibt. Scheiß Kerl.